Mitten im Niedergang, als die Macht der Goten schon ganz auf Norditalien beschränkt ist, der byzantinische Schnitter schon zum letzten Sensenhieb ausholt, erhebt sich unter den Bedrohten ein strahlender Held, ein stolzer König, berufen noch einmal den Glanz des gotischen Namens wiederherzustellen und eine Fackel des Ruhmes zu entzünden, die auch heute noch, nach fast 1500 Jahren, noch nichts von ihrer Leuchtkraft eingebüßt hat. Badwila oder Totila steht nun an der Spitze der Goten und es setzt eine Wende des Kriegsglückes ein, die damals gewiss weder Freund noch Feind erwartet haben. Allerdings ist Belisar 540 abberufen worden. Allerdings sind die Römer, kaum befreit, mit der byzantinischen Herrschaft, die sehr scharf besteuert und auch sonst härter als die der Goten drückt, nicht zufrieden und wünschen die früheren Herren wieder herbei. Aber die Hauptsache ist die Persönlichkeit des neuen Königs. Die Goten entfalten unter ihm, zusammengeschmolzen und erschöpft, wie sie nach dem unglücklichen Unternehmen des Wittichis waren, eine unglaubliche Stoßkraft. Noch einmal ziehen die Scharen aus, Italien zu erobern, aber diesmal nicht mehr durch Humanität gebunden, nicht mehr in Verkennung des unversöhnlichen Hasses der Römer gegen die Germanen. Es ist herzerfreuend zu sehen, wie jetzt endlich in letzter Stunde den Goten ein Führer erwachsen ist, der den Römern gibt, wonach sie so sehr verlangt, den Kampf auf Leben und Tod. Der Traum von der Versöhnung gotischer und römischer Art ist aufgegeben. Nun ficht ein Germanenvolk, bedroht mit dem Untergang, des Ernstes seiner Lage bewusst, den aufgezwungenen Vernichtungskampf durch. Mit 50.000 Mann bricht Totila im Jahre 541 zum Angriff auf, wirft die Byzantiner über den Po, besiegt sie bei Faventia und im Mugello bei Florenz und bringt durch rasche Unternehmungen und mutiges Zugreifen Italien wieder in die Hand der Goten. Nur die festen Plätze Rom, Neapel und Ravenna vor allem trotzen noch. Als erste der großen Städte fällt Neapel 543. Dann geht der Held, nachdem er Tibur, Spoleto, Clusium und Assisium genommen, an die Belagerung Roms. Keine sinnlosen Berserkerstürme wie die des Wittichis, der hier die beste Kraft der Goten zur Schlachtbank geführt hatte. Der König schneidet dem Feinde die Zufuhr ab, wobei er auch Schiffe einzusetzen vermag. Belisar erscheint, die Stadt zu retten. Totila ist stärker als er. Rom fällt 547 in die Hände der Goten, die Mauern werden geschleift und die Bewohner zum Verlassen der Stadt gezwungen. In Unteritalien besiegt der Gotenheld auch den zweiten byzantinischen Befehlshaber Johannes. In der Abwesenheit des Totila gewinnt Belisar noch einmal das verödete Rom wieder. Aber in Unteritalien lässt das Glück den alten Schlachtenhelden im Stich. Er wird von seinem ungnädigen Kaiser abberufen. Totila jedoch erobert Rom zum zweiten Male. Seine Flotte erscheint siegreich in den Gewässern um Italien, die Goten holen sich sogar Sizilien wieder. Dann belagert Totila das übermächtige Ravenna. Außer dieser Festung sind nur Messina auf Sizilien und Ancona noch römisch. Wie rächt sich nun der Wahnsinn, mit dem die Goten Ravenna an Belisar ausgeliefert hatten? Vor dieser Seestadt wendet sich das Glück des heldenhaften Königs. Die gotische Flotte wird bei Sena Gallica vernichtet und die Goten geben die Belagerung Ravennas auf. Inzwischen ist in verstohlenem Marsche eine byzantinische Armee unter der Führung des Narses in Ravenna eingetroffen. Germanische Söldner, es sind Langobarden, Heruler, Rugier, stehen zum Kampf gegen ihre Brüder bereit. Der oströmische Feldherr führt seine Truppen nach Süden. Er sucht rasche Entscheidung, denn das Söldnerheer ist kostspielig und kann sich leicht wieder verlaufen. Begierig stößt er darum auf das Heer des Totila, der dem Kampfe nicht ausweicht. Bei Tadinae kommt es zur Entscheidung 552. Durch ein glänzendes Reiterspiel, das Freund und Feind in seinen Bann schlägt, hält der Gotenkönig den Ausbruch des Kampfes bis Mittag hin, wo Verstärkung für ihn eintreffen. Nun stürzt sich das gotische Kriegsvolk, voran sein König in leuchtender Rüstung gegen den weit überlegenen Feind. Bis zum Abend dauert der erbitterte Kampf. Dann aber ist das Schicksal des Tages nicht mehr zu wenden. Die Hälfte des Gotenheeres deckt erschlagen das Schlachtfeld. Der herrliche Totila hat durch ruhmvollen Heldentod das Ende seiner Laufbahn so strahlend gefunden, wie er sie vor 11 Jahren angetreten. Die Goten sind bis zum Weißbluten erschöpft. Sie können sich nicht mehr halten, aber sie scheiden von der Macht in einer Weise, dass die Welt nicht aufhören wird, sie zu bewundern. In Ticinum erheben sie den Teja, den Neffen des Totila, auf den Schild. Der neue König, es soll der letzte König der Goten sein, führt den Rest seines Volkes nach Kampanien. Nach Norden ist kein Ausweichen für die Goten mehr möglich, denn Venetien ist in der Hand der zweideutigen, keineswegs gotenfreundlichen Franken. Schon 539 waren sie unter Theudeberts Führung auf einen Hilferuf des Wittichis erschienen, waren aber nur bedacht, Norditalien für sich zu erobern, bis sie durch Seuchen zum Rückzug gezwungen wurden. In Kampanien wird Aligern, der Bruder des Königs, der in Cumae den Königsschatz hütet, von Narses bedrängt. Nachdem Teja unter den italienischen Geiseln ohne Pardon ein Strafgericht veranstaltet hat, führt er sein kleines Heer in klugen Märschen dem Bruder zu Hilfe. Am Fuße des Vesuv hält er, durch die gotische Flotte gedeckt, 2 Monate den weit überlegenen Feind in Schach. Da gehen durch Verrat die Schiffe verloren, das Gotenheer muss seine Stellung räumen. Am Laktarischen Berg setzt es sich erneut fest, wird aber nun von allen Seiten umstellt. Bei dem Versuch, die feindliche Front zu durchbrechen, fällt der König nach einem beispiellosen Heldenkampf, den sich nur der des Leonidas an die Seite stellen lässt. 12-mal soll Teja den von Geschossen durchbohrten Schild im Kampfe vertauscht haben. Als er dann nochmals wechseln wollte, durchbohrte ein Wurfspeer sein Herz. Die Goten fechten nach dem Tode ihres Heldenführers noch einen ganzen Tag weiter, bis sie Hunger und Durst bezwingen. Dann erst unterhandeln sie. Ihr Heldenkampf sichert ihnen, es sind noch 1000 Mann, freien Abzug nach Norden. Auch Aligern muss nun kapitulieren. Die letzten Goten ergeben sich 555. 2 alemannische Herzöge, Leutari und Butilin, die nach dem Untergang der Goten in Italien einfallen wollen, gehen mitsamt ihren Heerscharen im Kampf gegen Narses zugrunde.